Ja, ich bin gebeten worden, noch kurz was zu mir zu sagen. Ich habe vorhin schon mal überlegt, das sind bestimmt so 7, 8 Jahre her, dass ich mal hier war. Damals war ich noch Gemeindepastor in Hamburg-Lockstedt und hatte einen Kanzeltausch mit Heinrich Harden. Also es ist schon ein bisschen her. In der Zwischenzeit bin ich nicht mehr Gemeindepastor, sondern Pastor im Bereich der Elemdiakonie. Ich leite seit 4 Jahren das Emma-Plumbeck-Haus in Norderstedt. Das ist eine Seniorenwohnanlage. Und dort bin ich ja so für das gesamte soziale Leben im Haus zuständig. Das heißt, es gibt auch eine Wochenandacht, es gibt auch seelsorgliche Besuche. Aber das Haus ist jetzt kein frommes Haus in dem Sinne. Es ist ein ganz normales Wohnhaus mit vielen verschiedenen Wohnungen, wo die Senioren wohnen. Aber es gibt eben das Angebot der Betreuung durch die Elemdiakonie mit einem 24-Stunden-Notrufservice und eben verschiedensten Angeboten im Haus, Ausflüge, Beratung, alles Mögliche, was ich da so mache. Und von daher kann ich das gut nachvollziehen, dass die Senioren, wo ihr unterwegs wart, begeistert waren. Gerade Musik ist etwas, was wirklich in den Herzen bleibt. Wobei, wie gesagt, die Senioren, die bei mir wohnen, noch relativ fit sind. Die wohnen alle eigenständig. Aber auch da, meine Frau macht da den Singkreis zum Beispiel von den gut 160 Personen, die ich da betreue, kommen da immerhin so 25, die gerne nochmal einmal die Woche Volkslieder singen, mal auch ein Choral. Aber ja, da merkt man, dass Musik schon einen hohen Stellenwert hat. Ja, so viel mal zu mir. Und bevor wir jetzt auf die Predigt hören, möchte ich noch einmal beten. Lebendiger Gott und Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, du dreieiner Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt berührst, so wie wir es gerade gesungen haben, dass du dein Wort lebendig machst, dass du zur Sprache kommst durch das, was wir jetzt hören miteinander. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch so gegangen ist. Wahrscheinlich heute Morgen hat es euch auch gefröstelt, als ihr ein bisschen rausgeguckt habt. Also es waren jetzt schon die letzten Tage ein bisschen kälter, so dass einem so ein bisschen so das Kalt über den Rücken läuft. Aber auch im übertragenen Sinne musste ich so die letzten Wochen immer mal wieder denken, oh, da läuft es mir kalt den Schauer kalt den Rücken runter. Wenn ich so an seelsorgliche Situationen denke, wo mir Menschen ihr Leid geklagt haben und ich dachte, ja Mensch, die haben es wirklich schwer. Oder auch, wenn ich an das Terminchaos denke, so familiär. Wir haben 4 Kinder, 2 sind zwar schon aus dem Haus, aber trotzdem jetzt gerade so vor Weihnachten, kennt ihr alle, da häufen sich die Termine. Und ja, da kann es einen auch schon mal frösteln und denken, ja, wäre da doch bloß nicht so viel. Aber besonders schaurig finde ich eigentlich, wenn man so einen Blick in die Welt tut. Ihr selber schaut wahrscheinlich regelmäßig auch die Nachrichten. Ihr wisst, worum es da so geht. Wenn ich so die Muskelspiele sehe von Herrn Trump, von Erdogan oder auch Kim Jong-un oder anderen, wenn ich an den islamistischen Terror denke, da läuft es mir auch richtig kalt den Rücken runter. Oder das Elend der Rohingya-Flüchtlinge kam ja auch gerade wieder in dieser letzten Woche nochmal zur Sprache. Und da kann ich schon in gewisser Weise nachvollziehen, dass es so einige Menschen gibt, die sich nach einem starken Mann sehnen, sich nach einer gemeinsamen Weltordnung sehnen, sich das wünschen und nach jemandem rufen, der endlich Stabilität so ins Chaos dieser Welt bringt, der Sicherheit mitbringt, der für Ordnung sorgt. Und das ist dann so eine Situation, wo es gute Chancen gibt für Menschen, für Führungspersonen mit Charisma. Und dann frage ich mich manchmal, was kommt da wohl so in den nächsten Jahren noch auf uns zu? Wohin treiben solche Gedanken die Menschen? Wer wird unsere Zukunft bestimmen? Hochaktuelle Fragen und doch schon so alt wie fast die gesamte Menschheit. Wir brauchen nur mal so ungefähr 2000 Jahre zurückblicken. Da waren diese Fragen auch schon hochaktuell. Das war die Zeit, als Johannes so gegen 85 nach Christus auf die Strafgefangeneninsel Patmos verbannt wurde, wo er dann die Offenbarung Gottes empfing, das letzte Buch in unserer Bibel. Und damals war es auch so, dass aus der Sehnsucht nach einem charismatischen Führer so in der Welt dann der Albtraum der Cäsaren wurde. Von Kaiser zu Kaiser steigerte sich so ihr göttliches Selbstverständnis. Kaiser Augustus, der regierte um die Zeit bei Jesu Geburt der ließ sich schon betiteln mit der Anbetungswürdige. Caligula, der regierte ein paar Jahre später, der zeigte sich gerne mit so goldenen Zacken in dem Haar. Man sollte daran erkennen, dass er Gott in Menschengestalt war. Und dann schließlich auf die Spitze trieb es dann Domitian, der hat so 15 Jahre am Ende des ersten Jahrhunderts regiert in Rom. Der ließ sich offiziell mit Gott und Herr anreden oder mit Gott und Heiland in Ewigkeit. Und seine Erlasse, seine Gesetze, die so rauskamen, fingen immer an mit der Herr, unser Gott, befiehlt. Und auch ließ er sich besingen mit Liedern wie Er ist würdig oder Du bist würdig. Der göttliche Anspruch von Domitian, der wurde auch sichtbar. Zum Beispiel ließ er sich in Ephesus einen riesigen Tempel bauen, wo seine Person in vierfacher Personengestalt zu sehen war. Und jeder, der diesen Tempel betrat, musste sich vor ihm niederbeugen. Und wer das nicht mitmachte, der wurde aus dem Verkehr gezogen oder gleich einen Kopf kürzer gemacht. Und in diese Situation hinein bekannten nun die ersten Christen, Jesus ist Herr. Jesus ist Gott und Heiland. Logisch, dass da für die ersten Christen Probleme vorprogrammiert waren. Und so landete eben auch der Jünger Jesu, Johannes, auf der Strafgefangeneninsel Patmos. Damit ging es ihm noch relativ gut. Wie gesagt, andere erlitten grausames Martyrium und kamen ums Leben. Und klar, dass sich damals schon so mancher Christ fragte, Herr, wo bleibt eigentlich deine Herrlichkeit? Wo bleibt deine Macht? Wann kommst du und bringst Frieden und Gerechtigkeit auf diese Erde? Hast du uns gar ganz vergessen? Wird die Zukunft etwa von Domitian und all den anderen großen Herren dieser Welt bestimmt? Auch wenn wir Christen hier in Mitteleuropa sozusagen auf einer Insel der Seligen leben, was Christenverfolgung angeht, so spüren wir doch stark, dass die Situation damals und heute sich nicht viel geändert hat. Wir brauchen nur über unseren Tellerrand hinauszuschauen, nach Vorderasien, nach Afrika oder nach Nordkorea, wo Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden bis heute. Und auch hier in Deutschland wird der Wind für überzeugte Christen rauer, das spüren wir. Jedes Mal, wenn man wirklich Gottes Wort ernst nimmt und auch Positionen bezieht, die nicht so political correctness sind, dann merkt man, da kann noch ganz schön was auf uns zukommen. Damals antwortete Gott auf die Not seiner Leute, indem er Johannes einen Einblick in seine Welt gab, indem Johannes die Offenbarung bekam und aufschrieb. Er ließ Johannes einen Blick in die Gegenwart und Zukunft unserer Welt machen. Er zeigte ihm, wer wirklich am Ende der Zeit Herr aller Herren sein wird, wer die Zukunft dieser Welt tatsächlich in Händen hält. Und das kann uns, denke ich, auch heute für unsere Situation Mut und Zuversicht geben, wenn wir auf die Zukunft blicken. Ich lese uns mal ein Text aus der Offenbarung, von der ich ja schon gesprochen habe. Offenbarung 5, die Verse 1 bis 14. In der Lutherbibel überschrieben mit das Buch mit den sieben Siegeln. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch mit und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes und gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und viel 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Zugegeben ein langer Text und zugegeben auch eine uns fremde Sprach- und Gedankenwelt. Aber wir erhalten hier ein Stück mal Einblick in die uns sonst so verborgene Dimension. Wir erhalten hier einen Einblick in Gottes Wirklichkeit. Die ist uns ja normalerweise verborgen, die können wir nicht so einfach sehen. Aber sie existiert. Und deswegen lade ich euch ein, euch mal auf diesen prophetischen Text heute Morgen einzulassen. Lasst uns mal versuchen, da hineinzutauchen und ein bisschen diesen Text zu verstehen. Ich denke, die Hauptaussage dieses Textes ist, kommt was? Kommt nix. Doch, ups, genau. Die Hauptaussage ist die Zukunft der Welt in Jesu Hand. Unsere Zukunft liegt in der Hand des einzig Geeigneten. Um die Zukunft unseres Weltgeschehens geht es in diesem Abschnitt. Sie verbirgt sich hinter diesem Buch mit 7 Siegeln in Gottes rechter Hand. 8-mal war von diesem Buch in unserem Textabschnitt gerade die Rede. Eine Schriftrolle, wie sie so in der Antike eben gebräuchlich war, innen und außen beschrieben und versiegelt mit 7 Siegeln. Das war ein klares Zeichen dafür, dass das ein wichtiges Dokument war. Wenn man damals ein Testament aufsetzte, brauchte man dafür 7 Zeugen, deswegen 7 Siegel. Aber die 7, die steht auch für die Vollzahl in der Bibel, für das Ganze. Und deswegen ist hier auch gemeint die Fülle der noch verbleibenden Zeit. Die Fülle der Zeit, bis Gott bis Gott zu seinem Ziel kommt, bis Gott sein Reich in dieser Welt aufrichtet, sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Und dass es versiegelt ist, heißt, es ist beschlossen, das wird kommen, da führt kein Weg dran vorbei. Es liegt uns verbrieft und versiegelt vor. Zwar keine detaillierte Vorherbestimmung, aber in groben Zügen ist das, was noch kommt in dieser Welt, in dieser Buchrolle enthalten. Wer vollzieht, was Gott vorhat? Wer kann das Testament öffnen und es vollstrecken? Der Engel fragt: Wer ist würdig? Wer ist geeignet? Wer ist autorisiert? Denn erst wenn jemand die Schriftrolle öffnet, dann kann das Ziel, das Gott vorhat, erreicht werden. Und das ist keine rhetorische Frage, wer kann das öffnen, wer ist geeignet, sondern es ist eigentlich die Schicksalsfrage der gesamten Menschheit. Damit Gottes neue Welt kommen kann, müssen die Siegel gebrochen und geöffnet werden. Aber wer kann das tun? Der Engel stellt die Frage an alle Geschöpfe in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wohlgemerkt, der Engel fragt nicht nach Größe. Er fragt nicht nach Machteinfluss. Da könnte sich vielleicht der ein oder andere anmaßen zu antworten: Ich bringe der Welt Frieden, ich habe das nötige Know-how oder ich habe die militärischen Mittel oder auch was sonst. Ich bin der Chef einer Weltmacht oder das Oberhaupt eines Staates mit atomaren Waffen oder ich bin der geistliche Führer einer riesigen Schar von kampfbereiten Fundamentalisten oder sonst irgendetwas. Aber es wird nicht nach Größe und Macht gefragt hier, sondern was fragt der Engel? Wer ist würdig? Es wird nach der Würde gefragt. Wer ist autorisiert? Wen hat Gott da im Auge? Eine gespannte Stille entsteht. Wer wird sich melden? Aber es bleibt stumm. Nirgendwo geht ein Finger hoch. Nirgendwo sagt einer, ich bin es. Zunächst zumindest. Es breitet sich eine beklemmende Stille aus. Keiner meldet sich. Niemand ist zu finden. Nicht mal der Engel, der starke Engel, der hier mit Johannes spricht. In der geschöpflichen Welt findet sich niemand. Selbst wenn sich Domitian oder wie die Herrscher heute heißen mögen, zur Meldung hätte hinreißen lassen. Keiner von ihnen ist würdig. Kein Geschöpf des Universums ist geeignet. Wirklich in Gottes Namen zu handeln, kann keiner von uns. Und was Johannes nach der Frage des Engels dann erlebt, ist eben diese furchtbare Stille. Warum furchtbar? So furchtbar, dass sie ihm die Tränen in die Augen treibt. Warum beginnt Johannes zu weinen? Weil das doch bedeuten würde, wenn sich diese Rolle nicht öffnet, dass dann alles so bleibt, wie es jetzt ist. Dann kommt diese Welt nicht zu ihrem Ziel. Das heißt, das ganze Elend dieser Welt würde so bleiben bis in alle Ewigkeit. Es würde weitergehen mit Mord und Totschlag, mit Neid und Betrug, mit Zank und Streit, Machtmissbrauch und Missbrauch und Unterdrückung bis in alle Ewigkeit. Klar, wenn man das begriffen hat, dann kann man nur das Heulen kriegen. Dass Johannes da wirklich anfängt zu weinen, ist doch verständlich. Aber dann kommt die erlösende Nachricht. Gott selber sendet eine geeignete Person. Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Obwohl hier der Name Jesus Christus nicht genannt wird, ist ganz klar von ihm hier die Rede. Denn beide Bilder, Löwe und Wurzel, sind alttestamentliche Bilder für den kommenden siegreichen Retter Gottes, für Jesus Christus. Er allein ist kompetent, die Herrschaft Gottes aufzurichten. Seine Würde entstammt seinem Sieg, so wird es hier gesagt. Jesus hat über den Teufel, über die Sünde und den Tod gesiegt. So schmachvoll und so machtlos der Tod am Kreuz für die sichtbare Welt auch ausgesehen haben mag und sogar für die unsichtbare Welt, Jesus hat dennoch gesiegt. Indem Gott Jesus auferweckte, hat er sein Ja zu ihm gesagt. Und die Zukunft der Welt liegt nun in Jesu Hand, weil Gott ihn dazu autorisiert hat, weil er ihn für allein geeignet hält, die sieben Siegel zu öffnen. Nicht eine Größe dieser Welt oder der unsichtbaren Welt hat die Fähigkeit, Gottes Herrschaft aufzurichten. Nein, allein Jesus Christus wird das Reich Gottes zur Vollendung bringen. Und wer zu ihm gehört, der hat allen Grund, zuversichtlich zu sein, selbst wenn auch heute noch sogenannte Heilsbringer unterwegs sind und ihr Unwesen treiben. Aber der Lauf der Dinge liegt in der Hand des Löwen aus Juda bzw. der Wurzel Isais. Überraschend ist, was Johannes nun aber statt des Löwen zu sehen bekommt. Ein Lamm. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Damit bin ich beim zweiten Hauptgedanken heute. Unsere Zukunft liegt in der Hand dessen, der für uns geopfert wurde. Das Bild vom Lamm beschreibt Jesu Wesen, nicht sein tatsächliches Aussehen. Wenn wir einmal vor Jesus stehen, werden wir da kein Schaf sehen, sondern es geht hier um das Wesen Jesu. Und was ist an dem Wesen dieses Lammes zu entdecken? Zunächst einmal seine Hingabe. Es heißt hier, es war wie geschlachtet, es hatte eine tödliche Wunde. Und wir verbinden das, wenn wir uns ein bisschen im Alten Testament auskennen, natürlich mit dem Passahlamm, das geschlachtet wurde und das Blut kam an die Türpfosten und die Israeliten gingen frei aus und mussten nicht sterben. Und Jesus überträgt ja das Passafest dann auf sich beim letzten Abendmahl und sagt, ich bin's. Eine deutliche Anspielung an seine Kreuzigung. Und er wurde geopfert, ließ sein Blut und Leben für uns. Und doch ist er nicht im Tod geblieben, sondern lebt. Hier sehen wir das in dieser Situation, die Johannes vor Augen hat. Dieses Lamm hat zwar eine tödliche Wunde, aber steht im Mittelpunkt des Geschehens. Er ist nicht mehr ausgestoßen, nicht der Tote, sondern der Auferstandene. Lebt mitten unter den Wesen, die dort beschrieben werden. Der gekreuzigte und auferstandene Christus ist das Zentrum und die Zukunft des Weltgeschichten, der Weltgeschichte. Was für ein Segen, dass der, der geopfert ist für uns, die Zukunft der Welt in seinen Händen hält. Denn nun wissen wir, am Ende wird kein Despot kommen, kein Diktator, kein Gewaltherrscher, sondern einer, der die Menschen mit seiner Hingabe gewinnt. Jesus unterwirft sich nicht die Menschen. Die Machthaber dieser Welt, die bezwingen die Völker mit Gewalt. Die versuchen, ihren Einfluss mit Machtmitteln zu erreichen und zu erweitern. Das hat man bei Domitian gesehen, bei Hitler, und wir sehen das in den täglichen Nachrichten. Und wer sich da nicht fügt, über dem heißt es dann weg aus dem Weg oder sogar einen Kopf kürzer. Jesus dagegen hat selbst den Kopf hingehalten. Jesus gewinnt Völker mit Liebe und Hingabe. Er nimmt die Strafe auf sich, damit wir Verlorene neue Gemeinschaft mit Gott haben können. Ja, überhaupt erst Zutritt zu Gottes Friedensreich bekommen. Indem Gott Jesus bevollmächtigt, die Welt zu ihrem Ziel zu führen, sitzt einer an der Schaltzentrale der Weltgeschichte, dessen Herzensanliegen es ist, Menschen durch Liebe zu Gott zu führen und für Gottes Reich zu gewinnen. Natürlich, jeder, der die Offenbarung liest und zur Hand nimmt, der liest da auch etwas von Gerichten Gottes, von seinem richtenden Handeln in dieser Zeit. Aber da steht auch immer, dass die Absicht Gottes damit ist, dass die Menschen vor dem letzten großen Gericht bewahrt bleiben. Darum gewährt er bis zum Ende dieser Weltgeschichte noch die Möglichkeit, Frieden mit ihm zu bekommen. Allerdings nicht automatisch. Dafür ist schon das persönliche Ja jedes Einzelnen nötig. Wie viele ihn aber aufnahmen, schreibt Johannes in seinem Evangelium, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Und weiter im Johannesevangelium, wer an ihn, Christus, glaubt, der wird nicht gerichtet. Das stellt jeden von uns vor die Frage, wie sieht's bei mir aus? Hab ich mein Ja zu Jesus gesprochen? Glaube ich bereits an ihn? Hab ich mich ganz ihm anvertraut? Es gibt keinen besseren Herrn als ihn. Und das wird auch deutlich, wenn wir weiter über die Eigenschaften des Lammes nachdenken. Das nächste, was hier genannt wird, ist seine Vollmacht. Das ist ja schon ein eigenartiges Bild, dieses Lamm mit 7 Hörnern und 7 Augen. Das sind so Dinge, die können wir uns gar nicht so richtig vorstellen. Aber 7 Hörner, das ist wieder die Vollzahl. Das Horn steht für Macht. Das ist die Vollmacht Jesu, die hier beschrieben wird. Er hat die Macht, aus den Ketten von Schuld und Sünde zu befreien. Er hat die Macht, alles zu sprengen, was auch an dämonischen Mächten da ist. Er hat die Macht, das Böse und den Bösen zu überwinden. Und er selber hat es gesagt, kurz bevor er zurückgekehrt ist zu seinem Vater in den Himmel: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und die 7 Augen, wieder die Vollzahl, die Allwissenheit Jesu, seine Weisheit, seine Wachsamkeit, seine Fürsorge. Er hat den absoluten Überblick. Wir sehen immer nur einen Bruchteil, auch in unseren Konflikten. Jesus hat den Überblick, er wird gerechtes Urteil halten. Und die 7 Geister, die Vollzahl des Geistes Gottes, also der Heilige Geist, er wird hier genannt und er begleitet seine Leute in aller Welt. Der Heilige Geist ist den Christen gegeben, um sie durch diese Zeit hindurchzutragen. Und das alles ist Folge davon, weil Jesus sich für uns geopfert hat. Nur als der Geopferte konnte er der Überwinder von Sünde, Tod und Teufel werden. Nur als der Geopferte konnte er auch der werden, der zum Vater zurückkehrt und nun vor ihm für uns eintritt und dafür sorgt, dass Gottes Reich kommt. Nur als der Geopferte bekam er von Gott dem Vater die Schriftrolle und damit die Bevollmächtigung, die Weltgeschichte ihrem Ziel zuzuführen. Und noch ein Kennzeichen wird hier genannt, seine Machtübernahme. Er nahm das Buch. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Moment da war, als Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist. Da hat Jesus das Buch, dieses sieben, mit den sieben Siegeln aus der Hand Gottes genommen. Seitdem ist Jesus die Zentralgestalt der Gegenwart und Zukunft. Seitdem regiert er auf das Reich Gottes zu. Nun ist er der große Mittler. Er ist der Herr und Helfer derer, die sich ihm anvertraut haben. Er ist der, wie ich es eben schon mal sagte, der das gerechte Urteil sprechen wird. Auf einen anderen brauchen wir nicht mehr zu warten. Und kein anderer darf sich an seine Stelle setzen. Ein anderer, der kann uns vielleicht in Angst und Schrecken versetzen, aber unsere ewige Zukunft kann er nicht beeinflussen. Vielleicht haben sich die Christen, die damals unter der Verfolgung von Domitian litten, an die Worte Jesu erinnert: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie gut war es auch für sie und wie gut ist es auch für uns zu wissen, dass unsere Zukunft in der Hand des für uns Geopferten liegt. Er hat für uns gesiegt. Er hat für uns überwunden. Das tröstet. Das lässt hoffen. Das macht standhaft. Aber noch etwas gibt enorm viel Kraft. Selbst wenn anscheinend noch so wenig von der Herrschaft Jesu in dieser Welt zu sehen ist. Was Johannes den angefochtenen Christen außerdem zu sagen hat, um sie in ihrer bedrängten Situation zu ermutigen, ist dies: Unsere Zukunft liegt in der Hand des von allen Gepriesenen. Die Anbetung Gottes und die Anbetung Jesu nimmt den größten Stellenwert hier in unserem Bibeltext ein. Und als das Lamm das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, die und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 4.000 mal 1.000. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Was Johannes hier sieht und beschreibt, das war für die Christen damals kaum nachvollziehbar. Die waren mitten in einer Verfolgungssituation. Die mussten zum Teil im Untergrund leben, gerade weil sie Jesus alle Ehre gaben. Von wegen weltumspannende Anbetung Gottes, weltumspannende Anbetung Jesu. Davon war noch nicht viel zu sehen. Und doch erlebten sie, wenn sie in ihren Zusammenkünften beieinander waren, wie gerade das gemeinsame Gotteslob sie stärkte und ermutigte. Wer Gott anbetet, der wird dabei auch immer selbst bestärkt. Woran liegt das eigentlich? Der Text hier sagt es ganz deutlich. Wer zusammen mit der irdischen Gemeinde in Gottes Lob einstimmt, ist damit automatisch auch mit der himmlischen Gemeinde verbunden. Siehe die Gebete der Heiligen in den Schalen, die da aufsteigen, als Rauchdampf vor Gott. Der Himmel ist also nicht irgendwo da oben. Der Himmel ist nicht irgendetwas, was wir einmal irgendwann erwarten. sondern der Himmel ist mitten um uns herum. Die Wirklichkeit Gottes umgibt unsere Wirklichkeit. Sie ist nicht zu sehen, aber sie existiert schon längst. Manchmal erleben wir das, dass so ein Schimmer der Wirklichkeit Gottes in unsere Welt hineindringt, uns berührt. Gerade in der gemeinsamen Anbetung kann das geschehen. Die Anbetung, die Johannes hier miterlebt und beschreibt, ist total ermutigend. Alles beginnt, als das Lamm das Buch ergreift. Damit ist der Startschuss gegeben. Ab jetzt läuft die Frist der gefallenen Welt ab, um Gottes Friedensreich Platz zu machen. Und dann beginnt der Himmel zu singen. Jesus ist würdig, das auszuführen und hat damit begonnen. Und gleichzeitig ist Jesus dabei, die Menschen aus allen Völkern und Nationen durch sein Blut für Gott freizukaufen, um Gott zu dienen. Das ist so überwältigend, dass jetzt diese Anbetungswelle losbricht. Das neue Lied wird angestimmt. Neu deshalb, weil dieses Lied dem Lamm gilt. Wer davor die Offenbarung liest, stellt fest, bisher galt die Anbetung ausschließlich Gott. Nun ist das Lamm, nun ist Jesus Christus eingeschlossen in die Anbetung. Als erstes beginnen die vier Engelwesen um den Thron Gottes mit der Anbetung und die 24 Ältesten, die stimmen damit ein. Sie alle knien nieder. Die Engelwesen, das ist der himmlische Hofstaat Gottes. Die 24 Ältesten, das sind die Vertreter des Alten und des Neuen Bundes. 12 von den Stämmen Israels, 12 Apostel, die das symbolisieren, einmal das neue Gottesvolk. Bekehrte Juden wie bekehrte Heiden, gemeinsam loben sie Gott und das Lamm. Sie fallen gemeinsam nieder vor den Thron der Gottheit. Die himmlische Anbetung setzt sich fort. Unzählbar ist die Engelschar, die damit einstimmt. Und sie bestätigen die Anbetung des Lammes mit weiteren Aussagen, die sonst allein Gott zukommen. Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Preis und Lob. All das wird hier genannt. Und schließlich fällt der gesamte Kosmos mit ein. Das erinnert mich, was hier gesagt wird, an Philipper 2, Vers 10 und 11. Vor Jesus werden sich einmal alle beugen, alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf der Erde und alle im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Wie sagte vor vielen Jahren einmal Gustav Heinemann, die Herren dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Diese Gewissheit kann gerade in der gemeinsamen Anbetung wachsen. Diese Gewissheit kann uns ermutigen, selbst wenn es um uns herum noch gar nicht so nach der Herrschaft Jesu aussieht. In solcher Anbetung kommt uns Gott selber nahe, kommt Jesus uns nahe. Unsere Zukunft liegt in der Hand des von allen Gepriesenen. Was trägt dieser Text für uns heute aus, außer des Trostes? Ich denke, Gott hält hier etwas Korrigierendes und auch etwas Ermutigendes für uns bereit. Bei dem Korrigierenden möchte ich euch Folgendes einmal fragen. Wen halte ich für geeignet, meine Zukunft zu bestimmen? Ist es wirklich Jesus? Oder sind es Menschen? Oder klammere ich mich an Materielles oder Ideelles? Wer ist wirklich Herr meines Lebens? Und was heißt es für mich, Jesus, dem Geopferten, nachzufolgen? Was habe ich so von seiner Wesensart zu lernen? Suche ich Menschen mit Liebe und Hingabe zu gewinnen oder lasse ich meine Macht spielen? Und beuge ich zähneknirschend oder freudestrahlend meine Knie vor Jesus? Kann ich Jesus wirklich anbeten, ihn also über mich stellen oder setze ich mich lieber selbst auf den Thron meines Lebens und bete meine Einsichten und Ansichten an? Wo fühlst du dich durch diese Fragen, durch diese Bibelstelle herausgefordert, dein Leben neu an Jesus auszurichten? Ich lasse euch mal ein, zwei Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Mit diesem Text aus der Offenbarung möchte Gott uns aber nicht nur korrigieren, vor allen Dingen möchte er uns auch ermutigen. Und deswegen auch dazu nochmal drei Fragen fürs persönliche Nachdenken. Das erste, wenn Jesus schon in der Lage ist, Gottes Plan mit dieser Welt zum Ziel zu führen, was glaubst du, ist er dann nicht längst auch in der Lage, Gottes Plan mit dir und deinem Leben zu einem guten Ende zu führen? Und wenn meine Zukunft in der Hand des für mich Geopferten liegt, dann kann ich doch total angstfrei und voller Vorfreude auf Gottes Reich warten. Denn Jesus hat mit seinem Blut alles aus dem Weg geschräumt, damit ich so zu Gott kommen kann, wie ich bin. Und wenn ich in die Anbetung Jesu wirklich tief hineinkomme, dann verlieren doch auch alle Halbgötter und billigen Kopien ihren Glanz und ihre Macht. Sie brauchen mich nicht mehr gefangen zu nehmen und ich kann befreit für meinen Herrn leben. Und auch dazu noch einmal die Frage, welche Ermutigung willst du in die neue Woche für dich mitnehmen? Ich kann nur jedem Einzelnen von uns heute Morgen wirklich Mut machen, sich diesem Herrn Jesus Christus anzuvertrauen. Denn was kann es Besseres geben, als sich in den Händen dessen zu wissen, der die Zukunft dieser Welt in seinen Händen hält. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, dich beten wir gemeinsam an, als das Lamm. Und als den Löwen, als den für uns Geopferten, als den, den alle preisen werden, als den, der die Zukunft dieser Welt in der Hand hat. Herr, wenn wir mit dir leben, dann leben wir auf der Seite des Siegers. Und ich möchte dich bitten, dass wir das mitnehmen in diese Woche, dass du uns zur Seite stehst, dass du überwunden hast und dass wir wirklich davon ausgehen dürfen, dass du am Ende den Sieg davon trägst. Ich danke dir dafür und bitte dich, dass uns das auch jetzt schon Kraft für unseren Alltag gibt. Amen. Vor dem Sieg